Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Zehnte Folge. American Hero 2. Wladimir Horowitz gegenüber seinem jungen Freund und Kollegen Abram Chasins über seine Arbeit in den 40er Jahren. Das Publikum wünschte sich immer den gewaltigen Lärm, den ich in den Konzerten von Tschaikowski und Rachmaninow machen konnte. Es wollte hören, was ich alles in einer halben Stunde schaffen würde. Aber ich konnte doch auch leise spielen. Ich hätte 4 oder 5 Konzerte von Mozart spielen können oder das 2. von Chopin. Aber ich spielte das von Tschaikowski. Es war eine Visitenkarte dargereicht, damit die Leute in meine Recitals kamen. An den Programmen der mehr als 20 Recitals, die Horowitz zwischen 1943 und 1953 in der Dekade vor seinem 12 Jahre währenden Sabbatical in der Carnegie Hall gab, ist sehr wohl abzulesen, dass er keinerlei Angst vor dem Pianissimo hatte, dass er geradezu bemüht war, als pianistischer Engel zu erscheinen. Meist begann er seine Recitals mit leisen, mit poetischen Stücken, mit Sonaten von Domenico Scarlatti, Mazurken von Chopin oder mit Robert Schumanns melancholisch düsteren Variationen über ein Thema von Clara Wieck. Robert Schumann, Variationen über ein Thema von Clara Wieck, aufgenommen am 5. März 1951, der dritte Satz aus der Sonate in F-Moll, dem Konzert ohne Orchester, das er später öfter vollständig spielen sollte. Während des Krieges war die Plattenproduktion fast gänzlich zum Stillstand gekommen, weil Schellack als kriegswichtiges Material einbehalten wurde und weil die Musikergewerkschaften Aufnahmen in der Hoffnung unterbanden, Lizenzen vom Rundfunk zu kassieren. Zwischen 1940 und 1945 konnte Horowitz seine Diskografie lediglich um zwei Konzertaufnahmen unter Toscanini und drei Soloplatten erweitern. Während der 8 Jahre nach Ende des Krieges bis zum Beginn seines 12-jährigen Sabbaticals hat er rund 100 Werke eingespielt. War er in den 30er Jahren nur ungern ins Studio gegangen, weil die Aufnahmetechnik wenig von der Dynamik und den Farben seines Spiels vermitteln konnte, so fand er sich seit dem Herbst des Jahres 1945 regelmäßig im Studio ein. Nicht nur hatte die Aufnahmetechnik bedeutende Fortschritte gemacht, sondern dank der Belebung des Schallplattenmarktes war RCA in der Lage, ihm $1,250 pro Plattenseite zuzusichern. Die vertraglich vereinbarten 20 Plattenseiten garantierten ihm seit 1946 jährlich $25.000. Noch immer aber nahm er wegen der Spieldauer der 78er-Platten viele Miniaturen auf. Mal Sonaten von Scarlatti, mal ein Satz aus einer Mozart-Sonate, mal ein Lied ohne Worte von Mendelssohn, mal eine Mazurka oder einen Walzer von Chopin oder auch ein Nocturne. Von Arnold Schönberg ist der Satz überliefert, Chopin brauche nur Fis-Dur zu wählen und schon klinge es schön. Das Nocturne in Fis-Dur, Opus 15 Nummer 2, hatte er mehrfach in seinen Recitals gespielt, bevor er es am 19. Mai 1947 aufnahm. Er verwandelt das sanfte, von filigranen Fiorituren durchzogene, sinnlich bebende Larghetto mit seinem erregten Mittelteil in einen schwermütigen Traum. Magisch der Ausklang. Das Verdämmen des A-Is in der rechten Hand und des tiefen Fis in der linken. Das Nocturne Nummer 5 Fis Dur Opus 15 Nummer 2 war das erste der 21 Stücke umfassenden Werkgruppe, das Horowitz aufgenommen hat. Wann immer Horowitz sich genötigt fühlte, seine Konzertpausen und Sabbaticals zu begründen oder zu rechtfertigen, hat er sich wie ein geläuterter Sünder erklärt. Nach der ersten Unterbrechung seiner Laufbahn zwischen 1936 und 1938 hatte er erklärt, er wolle sich noch genauer zuhören, wolle die virtuosen Elemente oder Exzesse seines Spiels sorgsamer kontrollieren und sich um mehr Farben bemühen. Doch zeugen die Aufführungen der Konzerte von Tschaikowski und Rachmaninow aus den frühen 40er Jahren von noch kühneren virtuosen Grenzgängen, von einem immer rasenderen Danse excentrique, der ihn wieder in eine tiefe Lebenskrise stürzen sollte. Folge war, dass er sich von 1953 bis 1965 aus dem Konzertleben vollständig zurückzog. Gegenüber seinem Kollegen und Jugendfreund Abram Chasins erklärte und rechtfertigte er sich 1965 in dem zu Beginn dieser Sendung erwähnten Gespräch: Ein Künstler, der ständig vors Publikum tritt, wird zwangsläufig eine extrovertierte Persönlichkeit, ohne es selbst zu wissen. Er gibt ständig etwas von sich hinweg, statt etwas zu empfangen. In den 40er Jahren veränderte sich mein Repertoire sehr rasch in Richtung zur modernen Musik und zu Transkriptionen. Zu allem, was schnell war. Mein Spiel wurde schrill und brutaler und ich konnte manche Musik nicht mehr spielen. Ich sage nicht, dass es schlecht oder gut war, aber eben dies geschah. Zu einem neuen Schwerpunkt wurde das russische Repertoire. Neben Rachmaninow spielte er die Kriegssonaten von Sergei Prokofjew und eine virtuose Tour de Force, die dritte Sonate von Dmitri Kabalewski. Bedeutsamer und folgenreicher war die Beschäftigung mit dem Komponisten, dem er 35 Jahre zuvor als Junge hatte vorspielen dürfen, mit Alexander Skriabin. 1948 hat er zunächst die Präludien in D-Dur und Gis-Moll und die Etüden B-Moll und Cis-Moll in seine Programme eingestreut, vielleicht versuchsweise, um ihre Wirkung zu erproben. In der B-Moll-Etüde des 24-jährigen Skriabin sind auch die Einflüsse Chopins unüberhörbar, während sich in den harmonischen Reibungen der Cis-Moll-Etüde die Auflösung der Dur-Moll-Tonalität andeutet. Horowitz spielte die beiden Etüden am 25. Februar 1953 bei seinem letzten Konzert in der Carnegie Hall, bevor er sich für 12 Jahre zurückzog. Nach den ersten Versuchen mit der Musik von Alexander Skrjabin dauerte es nicht lange, bis Horowitz, um mit dem Titel eines Poem von Skrjabin zu sprechen, sich Vers la flamme bewegte. Die dritte Platte, die 1956 während seiner Konzertpause entstand, war dem damals noch unentdeckten Klaviermystiker gewidmet, zum Verdruss von RCA, weil die Aufnahme sich nicht eben als verkaufstüchtige erwies. Für viele junge Pianisten wurde sie wegweisend. Das bedeutendste Werk des russischen Repertoires waren jedoch Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung, die damals in New York, jedenfalls in der Klavierfassung, kaum bekannt waren. Zum wirklichen Schwerpunkt in den Konzerten, die Horowitz zwischen 1940 und 1953 gespielt hat, wurden seine eigenen Bearbeitungen. Mochten sie auch nur, numerisch wie zeitlich, einen kleinen Teil der Programme ausmachen, so war ihre Wirkung immens. Es war eine polarisierende Wirkung. Je lauter der Jubel des Publikums anschwoll, desto beißender klang der Ton der Kritik. In den Programmen von rund 70 Recitals zwischen 1940 und 1953 finden sich die folgenden Bearbeitungen: Der Danse Macabre von Camille Saint-Saëns, die Carmen-Variationen, Liszt's La Chasse-Etude, Sousa's The Stars and Stripes Forever, Mendelssohns Hochzeitsmarsch, Liszt's Legende Nummer 2, Saint-François Marchant sur les Flots, Liszt's Rakoschi-Marsch, Liszt's Ungarische Rhapsodie Nummer 2, Balakirevs Islamé und die Bilder einer Ausstellung, zu denen Mussorgski durch einen Gemäldezyklus von Viktor Hartmann angeregt wurde, die er bei einer Erinnerungsausstellung an den 1873 gestorbenen Maler und Architekten Viktor Hartmann in St. Petersburg gesehen hatte. Der Zyklus wurde als unfertig angesehen, als klavieristisch erratisch, selbst als dilettantisch oder auch am besten geeignet als Particelle für eine Orchesterfassung, zu der sich Komponisten wie Dirigenten herausgefordert fühlten, darunter Maurice Ravel, Sir Henry Wood, Leopold Stokowski und später auch Wladimir Ashkenazy. Es war Sergei Prokofjew, der die Bilder 1922 bei einem Recital in Chicago, organisiert durch Freunde der sowjetischen Musik, vorstellte und eine Auswahl aufnahm. Horowitz war nach Benno Moisewitsch der zweite Pianist, der den Zyklus zweimal vollständig aufgenommen hat. Seine Studioeinspielung stammt von 1947. Der zweiten Aufnahme, einem Mitschnitt aus der Carnegie Hall vom 23. April 1951, wird meist der Vorzug gegeben, doch hat die frühere Aufnahme ihre Vorzüge, nicht zuletzt die der besseren Klangqualität. Für Horowitz war Mussorgskis bizarres Werk nicht viel mehr als ein Plan oder eine Skizze. Er nahm kleine Striche vor, veränderte die Tempi, etwa in Tuileries, verstärkte die Kontraste der Dynamik, weitete die Basssonoritäten und intensivierte dadurch Passagen im Diskant. Bei den Crescendo-Decrescendo-Effekten von Bütlow, des von Lastochsen gezogenen Karren, folgte er Rimsky-Korsakow. Mit dem Verzicht auf die Promenade zwischen dem karikaturistischen Dialog zwischen Schmiel und Goldenberg und dem Marktplatz von Limoges hält er sich an Ravel. Mit den Oktavpassagen in das große Tor von Kiew, fallend in der rechten Hand, aufsteigend in der linken, hat er eine Passage geöffnet, die der Komponist selber zuvor gestrichen hatte. Die Qual der Wahl zwischen den beiden Aufnahmen von 1947 und 1951 ist groß. Aber vielleicht ist es aufschlussreich und reizvoll, die weniger bekannte frühere Aufnahme, den ersten Anlauf, zu wählen. Hingewiesen sei auf wenige Details. Die sublime Stimmführung in »Das alte Schloss«, die graziöse Promenade zum nächsten Bild, die Tuilerien, die dynamische Dramaturgie in Bütlow, das surreale Ballett der Küken in den Eierschalen, die grelle, düstere Dramatik von »Die Hütte der Baba Yaga«, endlich das gewaltige Akkordspiel im Schlussbild, das wirklich Klangsäulen errichtet, die das große Tor von Kiew tragen. Thank you. Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 10. Folge der 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting, eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zuletzt hörten Sie in einer Studioaufnahme aus dem Jahr 1947 die Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky.